Okay. Heute haben wir 35 Grad hier. King Shark. Okay. Hands up, motherfuckers, hands up. Hands up, hands up, motherfuckers, hands up. Hands up, hands up, motherfuckers, hands up. Hands up, hands up, motherfuckers, hands up. Hands up. Im Club, hands up, wie beim Banküberfall. Mit mir ist nicht zu scherzen, ich mach dich kalt. Eure Zahlen sind gesunken, du bist ein ganz harter. Ich fick Millionen Leute mit nur 300 wie ein Sparta. Homie, ich schlag dich zusammen wie dein besoffener Vater. Das ist Mafia-Rap, dein Sack liegt vor dem Alter. Leute wollen battlen, nicht verstehen, nur bla bla bla. Leute, hands up, King Shock bedeutet Massaker. Scheiß auf die Polizei, Homie, das ist Italo-Style. Ich steck in deiner Bitch so weit rein, bis sie schreit. Politiker denken nur an sich, ich lauf durch Kanzleramt. Hol mir das, was ich brauch, mit der Bump in der Hand. Meine Tracks verbreiten sich wie Schweinegrippe, Pandemie. Ich vergleich mich nicht mit diesen Strichern, Schocktherapie. Hands up wie 50, scheiß auf Kollege. Du bellst vor meiner Haustür wie ein Staubsaugervertreter. Hands up, motherfuckers, hands up. Hands up, hands up, motherfuckers, hands up. Hands up, hands up, motherfuckers, hands up. Hands up, hands up, motherfuckers, hands up. Hands up, hands up, motherfuckers, hands up. Hands up, motherfuckers, hands up. Hands up, hands up, motherfuckers, hands up. Hands up, hands up, motherfuckers, hands up. Hands up. Du kennst mich, weil ich deiner Mami nen Job besorg. Du kennst auch JPP, er ist jetzt vor Ort. Meine Disc ist der Standard in jedem Haushalt. Du bist G, weil du jetzt mit Drogen breitst. Scheiß auf Drogen, Alkohol, sowas brauch ich nicht. Ich bin kein Sufti, sowas wie dich verhaue ich. So wie ich bist du nicht, was King Shock ist Rick? Leider noch nicht, du guckst zu, während ich deine Bitch fick. Ich kenn Rapper, sie kommen und klauen meine Sätze. Ich lad die Beretta, guck mich dich zerfetze. Hands up, ich versteh nicht diese Hip-Hop-Industrie. Wie kann man selbst mit sponsern? Guck wie ich sie zersieb. Wie ein Sklave gehst du auf die Knie, wenn ich komm. Ich bin der König, King Shock, back to the front. Du fickst ohne nix, deshalb bist du G. Du bist nur ein Impotenter, deshalb kein Präservativ. Hands up, motherfuckers, hands up. Hands up, hands up, motherfuckers, hands up. Hands up, hands up, motherfuckers, hands up. Hands up, hands up, motherfuckers, hands up. Hands up, hands up, motherfuckers, hands up. Hands up, hands up, motherfuckers, hands up. Hands up, hands up, motherfuckers, hands up. Hands up, hands up, motherfuckers, hands up. Hands up.